schon längst passiert. Stehen Regen, hab ne Ahnung, dass du gerade glücklich bist. Glaube nicht, dass ich zurückkomm. Oder dass du mich vermisst. Hauptsache nicht schon an der Linie. Ja, ich weiß, es klingt jetzt ziemlich lächerlich. Hauptsache nicht schon an der Linie. Denn das kann ich nicht ertragen ohne dich. Hauptsache nicht schon an der Linie. Ja, ich weiß, es ist jetzt ziemlich lächerlich. Hauptsache nicht schon an der Linie.